Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, meine Lieben, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und jetzt wird wieder telefoniert und getalkt. Freie Themennacht heute. Also ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Serkan und der ist 25. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Domian. Hallo Serkan. Hallo Domian. Weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen, also ich mit 16 Jahren, also im Jahr 2006, habe ich, also das ist jetzt, ich rede mit dir darüber, ich habe da sonst eigentlich nur mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine beste Freundin 2006 bin ich durch eine Vergewaltigung habe ich miterlebt. Ja, wer hat dich vergewaltigt? Es war auf jeden Fall einer aus Knuddels. Der hat sich als 20-Jähriger ausgegeben und letztendlich wurde dann herausgestellt, dass er Anfang 40 war. So 40, 45 habe ich ihn eingeschätzt und ja. Wie ist das genau passiert? Ich habe mich bei Knuddels angemeldet, habe durch einen Klassenkameraden einfach diese Adresse bekommen, habe gedacht, ah, ist ein Kinderchat, du meldest dich einfach mal an. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, was danach gekommen ist, weil es ist ein ganz normaler Chat. Es waren sehr viele junge Leute auch drinnen, welche, die waren auch 12, 13. Ist es einfach ein es ist kein schwuler Chat? Nein, das ist ein öffentlicher, also auch für Leute, die hetero sind, also gerade für Kinder halt. Und es geht, genau, und es geht eben nicht um sexuelle Kontakte und dergleichen. Genau, ja, okay. Ja, aber heutzutage wird auch dadurch halt gewarnt, sich jetzt da anzumelden, weil es sehr viele Spinner da drin gibt. Mhm. Ja. So, erzähl mal, wie es genau passiert ist. Ich habe mich dann mit ihm getroffen, er hat sich beschrieben. Das war in Aachen, in einer Studentenmensa. Warum, vorab gefragt, hast du dich überhaupt mit diesem Menschen getroffen? Ja, das kommt im Nachhinein. Das, ich muss sagen, ich bin schwul. Mhm. Ich wurde mit 18 homosexuell und komme auch aus einer, ja, ich sag jetzt mal strengen Familie von der Seite von meinem Vater. Mein Vater ist halt kein Deutscher, meine Mutter ja. Und mein jüngster Bruder ist auch strenger Moslem. Ja, der Vater auch? Ja, mein Vater auch. Also streng kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie schon einen anderen Glauben und ja. Okay. So, dann ist es in dem Glauben in der Regel besonders schwierig, schwul zu sein. Das ist mir klar. Es ist sehr, sehr schwer. Ja. Also man muss wirklich gucken, wie man sich da selber, wie soll man das sagen, wirklich selber Worte findet, um sich zu outen, weil das war aber für mich kein Problem. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eine tolle Familie, gerade von der Seite von meiner Mutter her, der Rest lebt ja auch in London, von der Teilsfamilie von meinem Vater. Okay, kommen wir jetzt erstmal nochmal auf den, du hast dich also mit diesem Typ getroffen, den du viel jünger eingeschätzt hattest, genau. Oder hatte sich als jünger ausgegeben, weil du einen Kontakt suchtest, der vielleicht sogar irgendwann erotisch werden könnte. Genau, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Zeit auch eine Freundin. Mhm. Also ich wollte einfach mal die andere Seite kennenlernen, weil ich hatte auch Schwule in der Klasse, mit denen habe ich mich immer verstanden, wirklich. Als du dich mit diesem Mann getroffen hast, bis zu diesem Zeitpunkt hattest du noch keine schwulen sexuellen Erfahrungen? Nein. Okay, so jetzt erzähl weiter, du hast dich mit dem in Aachen getroffen. Genau, ich habe mich mit ihm getroffen, er hat sich als 20-Jähriger ausgegeben, er hat sich auch perfekt beschrieben, was die Bekleidung und dann hat er auf jeden Fall, habe ich gemerkt, er kommt anscheinend doch nicht. Und ich habe mich schon gewundert, warum er sich gerade im Nachmittag treffen möchte und gerade in der Mensa mit mir auch gern was essen möchte, sich unterhalten möchte. Das hat mich schon sehr gewundert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Hintergedanken hatte ich. Gut, aber das klingt ja noch sehr harmlos. Wenn man sich in der Mensa trifft, da kann ja nichts passieren. Genau das. Ich habe auch nie mit was Schlimmem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wie ging es weiter? Er kam dann zunächst nicht. Er kam nicht. Ich bin auf die Toilette gegangen und es war wirklich keiner. Also es war gegen Nachmittags, ist also ab 2 Uhr ist es so gewesen, dass die Mensa geschlossen hat. Mhm. Was ich natürlich nicht wusste. Ich wusste, dass sie schon früh schließt, aber nicht um diesen Zeitpunkt. Aber es war trotzdem sehr ungewöhnlich. Ich hatte schon ein komisches Gefühl, aber das konnte ich in dem Moment nicht beschreiben. Auf jeden Fall hat er sich so beschrieben. Ich bin auf Toilette gegangen und habe gedacht, er kommt nicht mehr. Und dann auf einmal habe ich einen auf der Toilette gesehen. Moment mal, wieso bist du auf die Toilette gegangen? Ich musste. Das hätte ich mir auch denken können. Ich dachte, dass ihr euch irgendwie heimlich dann doch noch auf der Toilette verabredet hätte. Nein, das wäre es ja wirklich noch gewesen. Nein. Okay, es war ein purer Zufall, dass du dann die Toilette aufgesucht hast. Okay. Ein purer Zufall. Und dann? Ich habe auch vorher nie auf ein Auto geguckt, als es geschehen ist. Das erzähle ich aber nachher noch. Dann habe ich die Bekleidung gesehen, die Beschreibung, die er im Chat beschrieben hat. Ich habe gedacht, das ist total ungewöhnlich. Ja, erzähl mal eins an. Du bist dann auf die Toilette gegangen, was ist da passiert? Ich bin auf die Toilette gegangen und dann stand er da mit einem älterer Mann. Wie gesagt, ich schätze ihn Anfang 40, Der war schon in der Toilette, als du reinkamst. Er war ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe nie an das, wo man im Stehen. Mhm. Ich gehe immer in die normale geschlossene Toilette rein. Okay, aber er war in den Toilettenräumlichkeiten schon, als du reinkamst. Genau, er war da. Da frage ich mich jetzt, woher wusste der, dass du dort hingehen würdest wollen? Ja, es wurde ja alles hinterher herausgestellt. Man hat Spuren gefunden, also man meinte auf jeden Fall, dass er mich schon gestalkt hat. Was ich mir aber nicht vorstellen konnte, weil... Was hat er gemacht? Er hat mit mir normal gesprochen, bist du derjenige aus Knuddels? Ich habe gesagt, ja. Ich war in dem Moment erstmal, ich habe auch gar nicht darauf jetzt geachtet. Ich wusste zwar, er ist älter, aber ich hatte keinen weiteren Hintergedanke. Und er war wirklich freundlich, muss ich sagen. Er war wirklich sehr freundlich. Gut, da war ja noch ein anderer Mann dabei. Nein, er war es. Achso, ich dachte, da wäre noch ein anderer bei gewesen. Nein, er ist es gewesen. Er hat so gesprochen, dass das schon richtig an die Depression ging. Also er war nett, aber er hat nach seinem Wollen gesprochen und das war für mich irgendwie total, ich wusste gar nicht damit umzugehen. Und er hat gefragt, ja, hast du irgendwie Lust, was zu machen? Und ich, Idiot, bin drauf eingegangen und habe halt auch in dem Moment keine Angst gespürt, bin mit ihnen aber dann halt, weil keiner da war, hab alles mitgemacht und... Moment, du bist dann mit diesem Mann in ein Toilettenhäuschen. Ich bin mit dem Mann in ein Toilettenhäuschen gegangen, ja. Und da hat er dich vergewaltigt? Ja, also er hat mich vergewaltigt, ich habe auch mitgemacht, aber ich muss sagen, er war kein Aggressiver, aber es ging so an die Depression, er war so nett, dass das schon richtig an die Depression ging. Er wollte wirklich nicht, dass ich Nein sage. Aber er meinte immer, du willst es doch auch und das war letztendlich... Ist es immer sehr schwierig, der Punkt, der mich erreicht hat. Bitte? Das war für mich auch der Punkt, der mich so sehr erreicht hat, dass ich dadurch halt total deprimierend war in dem Moment. Also man muss festhalten, in gewisser Weise wolltest du schon, ne, kann man ja sagen, aber du wolltest nicht, aber du hast dich dann dennoch stark von ihm übergangen gefühlt und letztendlich dann auch ist es zu einem Gewaltakt gekommen. Ja. Hast du denn währenddessen gesagt, dann, als du merktest, worauf es hinausläuft, ich will es nicht, ich will es doch nicht? Das habe ich ihm einmal gesagt und ich habe ihm auch gesagt, ich bin mir unsicher, ich habe keine Erfahrungen. Das habe ich ihm gesagt. Ja, ich bin ein erfahrener Mann, ich kann dir ja was beibringen, meinte er zu mir. Und das Schlimmste kommt noch, ich sollte seine Hose öffnen, was ich dann auch gemacht habe, und habe eine Waffe gespürt. Also ich schätze, es war ein Taschenmesser. Habe ihn das aber nicht wissen lassen, dass ich das weiß, dass er was dabei hat. Habe ich es die ganze Zeit nicht erwähnt. Trotzdem war ich in dem Moment total komisch, wo er sich auch gewundert hat, aber ich habe ihm bis zum letzten Zeitpunkt nicht gesagt, dass ich wusste, dass er was dabei hat. Und habe dann trotzdem mitgemacht. Ja, aber du hast vielleicht dann auch deshalb mitgemacht, weil du Angst hattest, dass der die Waffe zieht. Ja. Also, dass das Messer rausholt. Ja, ich wusste zwar, dass er wirklich so ein Mensch war, der so zu freundlich ist, dass man dadurch wirklich deprimieren wird, aber ich hätte auch wissen können, dass er schon in dem Moment sein Taschenmesser vielleicht. Ja. Wie meinst du das, dass man deprimierend wird? Was meinst du damit? Ja, das ist, er hat so gesprochen mit, du willst es doch auch. Mhm. Und er hatte so eine Aussprache, dass es war schon zu freundlich, so dass das wirklich, dass es schon gespielt rüberkam irgendwie. Mhm. So. Ich konnte ihn nicht durchschauen, so, wirklich gestorben. Dann ist es passiert. Es ist passiert, ja. Was war dann, als er fertig war? Als er fertig war, ging ganz schnell. Wir haben uns verabschiedet. Er hat nichts davon erwähnt, dass er mich weiterhin bei Knulls anschreiben würde. Und ich stand halt da und in dem Moment bin ich dann die Treppe hochgegangen und da war die Putzfrau. Ja, und? Ich bin zu ihr gegangen und sie meinte, was los sei, und dann habe ich ihr das erzählt. Mhm. Und das hast du erzählt, du hast dich nicht geschämt vor der Frau. Nein, ich habe auch vor ihm habe ich die ganze Zeit nett und ich denke auch zu viel alles Gute gespielt, aber als ich die Treppen hochkam, kam alles raus. Also, was hast du denn, du hast es ja dann der Reinigungskraft erzählt. Ich habe ihr das erzählt. Bist du denn dann auch zur Polizei gegangen? Sie haben die gerufen. Was ist daraus geworden? Sie gerufen. Sie haben unten dann alles kontrolliert, sie haben auch Spuren gefunden und sie haben meine Klamotten, also ich wurde mitgenommen. Mhm. Mit einem Krankenwagen, obwohl es mir in dem Moment noch gut ging, dass ich wirklich auf mich selber aufpassen konnte. Mhm. Aber sie wollten mich nicht allein gehen lassen. Er wurde direkt ins Klinikum Aachen gebracht. Und untersucht. Genau, meine Sachen wurden aber von den Polizeibeamten mitgenommen. Und okay. Die hatten die da auch noch anderthalb Monate. Hat der Mann ein Kondom benutzt? Ja, das zum Glück, ja. Was ist jetzt daraus geworden? Hat man diesen Mann erfasst? Man hat ihn nicht erfasst. Ich konnte auch nur ein Kölner Kennzeichen erkennen, also nur das K, weiter nichts. Ich wusste auf jeden Fall nur, dass er aus Köln kommt und er hatte einen kleinen weißen Golf gehabt. Das konnte ich mir noch merken. Einen kleinen weißen Golf, VW Golf. Ja. Hm. Nun liegt das war 2006. 2009 Jahre ist es her. Neun Jahre ist es her. Es ist sehr viel passiert, also... Jetzt rufst du mich heute an und erzählst mir diese Geschichte. Was deute ich daraus? Ich habe das jetzt mit der Vergewaltigung nicht nur zusammengezählt. Es kam im Nachhinein sehr, sehr viel. Ich habe 2012 Magersucht bekommen. Ich habe seit 2008 sehr stark Depressionen. Und das sind so Sachen, wo jetzt seit anderthalb Jahren, wo alles zusammenkommt. Ich mache nichts mehr mit Freunden, ich mache nichts mehr mit schwulen Freunden, wenn nur mit meiner besten Freundin privat. Wir sitzen, wir gucken Fernsehen, ich habe auf nichts mehr Lust. Ich verziehe mich in meinem eigenen Reich, ich habe auch zum Glück meine eigene Wohnung, ich habe betreutes Wohnen. Mhm. Ich habe seit 2,5 Jahren auch eine Betreuerin, die super zu mir steht, die alles von mir weiß. Wie kommt es, dass du eine Betreuerin hast? Durch das betreute Wohnen. Es wurde ja vom Jobcenter in Aachen bestätigt, dass ich dass ich nicht arbeitsfähig bin und habe jetzt auch eine Frührente bekommen. Warum bist du nicht arbeitsfähig? Ich habe Panikattacken. Ich verziehe mich, ich rede nicht. Das ist das Problem. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Aber Kompliment, dass du jetzt hier so viel sprichst. Das ist ja schon mal ein toller Schritt eigentlich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil... ich rede gerne am Telefon. Ich rede zwar nicht über gern privat, aber ich rede schon gerne am Telefon. Aber wenn man mich trifft, bin ich schon eher die Schüchterne. Hast du denn, Serkan, nach dieser für dich sehr unangenehmen Erfahrung, hast du irgendwann auch mal eine gute Erfahrung mit der Sexualität gemacht? Ja, ich habe im Jahr 2008, das war auch die erste Beziehung, habe ich einen Studenten kennengelernt und hatte meinen ersten Freund. Der hat für mich alles getan, was ich nicht erwartet habe. Aber in dem Moment habe ich alles vergessen, wirklich. Mhm. Das war eine Beziehung, sowas habe ich hinterher auch nicht mehr erlebt. Er hat mich von der Schule abgeholt, er stand zu mir. Mhm. Ich konnte auch sogar mit ihm darüber sprechen, ich konnte ihm vertrauen. Das war eine Beziehung, die ich mir aber selber kaputt gemacht habe. Mhm. Ich habe einmal mit ihm was Sexuelles gehabt und hinterher immer abgeblockt. Und er hat sich gefragt, warum. Ja, und dann habe ich ihm versucht, das zu erklären. Trotz all dem, was eine Enttäuschung für mich war, dass er auch die Situation wusste, was ich ihm erzählt habe, was mit mir passiert ist, hat er mit mir Schluss gemacht. Serkan, warst du in all diesen Jahren mal bei einem Psychologen? Ja, ich habe einen Psychologen in Aachen. Den besuche ich jetzt auch schon seit, ich schätze, 2,5 Jahren. Wie oft siehst du den? Das Problem ist alle 3 Monate. Die haben so viele Termine, dass ich alle 3 Monate leider dahin kann. Ich glaube, nach dem, was du ja nur angedeutet hast, wie du lebst, deine Magersucht und überhaupt die ganze Situation, dass du dringend sehr handfeste, gezielte psychologische Hilfe brauchst und nicht nur alle ein paar Monate mal ein Gespräch. Das brauche ich auf jeden Fall, weil es ist wirklich so weit, ich muss sagen, mein Vater kriegt von meinem Leben nichts mit. Ich habe keinen regelmäßigen Kontakt zu meinem Vater, aber meine Mutter und mein ältester Bruder machen sich sehr große Sorgen. Wir machen Folgendes. Meine Psychologin hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Und sie wird sich jetzt Gedanken machen und wird dich gleich zurückrufen und dir ein paar Sachen an die Hand geben, anbieten, was du tun könntest. Ich finde, du musst eine ganze Menge machen, um wieder auf die Beine zu kommen, denn das klingt nicht so gut, was du mir gerade erzählt hast, Serkan. Und es tut mir leid, dass das so einen Verlauf genommen hat in deinem Leben. Aber du bist noch jung und da können schon noch einige gute Sachen jetzt wieder geregelt werden. Ja, Damian, ich kann mich sehr herzlich bei dir bedanken. Und muss ich denn jetzt dranbleiben? Du legst auf und wartest, bis du wieder angerufen wirst von der Magdalena. Das ist heute Nacht meine Psychologin. Okay, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen und ich hoffe, dass wir dir gleich ein bisschen weiterhelfen können. Das denke ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Sehr gerne, Serkan. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke, auf Wiederhören. Tschüss, Damian. 0800 220 50 50. Hier ist Christian. Der ist 23. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Damian. Hallo. Christian, um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich unter einer Schlafstörung leide, die mein ganzes Leben ziemlich beeinträchtigt. Was ist das genau für eine Schlafstörung? Also im Schlaflabor wurde herausgefunden, dass ich eine verschobene REM-Schlafphase habe. Also die REM-Schlafphase, das ist die Tiefschlafphase. Mhm. Und die befindet sich dann morgens und ist sehr intensiv, so dass ich teilweise morgens schon komatöse Zustände habe. Und nur durch intensive äußere Reize wach werde. Ah, also da normalerweise sollte der Mensch in der Mitte seiner Nacht sehr tief schlafen. Und bei dir ist es aber am Morgen, wo andere Leute schon eher aufwachen. Richtig, genau. Also ich habe die Nacht über einen ziemlich leichten Schlaf. Und diese starke REM-Schlafphase habe ich halt dann, wie gesagt, morgens. Dadurch ist schon viel, viel in meinem Leben kaputt gegangen, sage ich mal. Was denn zum Beispiel? Beruflich und auch privat. Warum beruflich? Weil ich habe es mehrmals versucht, intensiv eine Ausbildung zu machen. Also mit dem Realschulabschluss ging das alles noch ganz, ganz gut. Und habe dann mehrmals versucht, ich habe eine Depression bekommen und dadurch wurde das irgendwie dann ausgelöst, das weiß ich nicht so genau, und habe es mehrfach versucht, eine Ausbildung zu machen. Und ich habe mich auch wirklich, ich habe teilweise, wenn ich morgens aufstehen musste, die ganze Nacht nicht geschlafen, nur um pünktlich bei der Arbeit zu sein. Also was ist das Problem? Das Problem ist, dass du nicht wach wirst und zu spät zur Arbeit kommst. Ja, genau, das ist das Problem. Das heißt, du kannst dir da 10 Wecker hinstellen und du wirst nicht wach? Ja, ich höre die nicht. Nein, das ganze Haus hört diese Wecker, nur ich nicht. Und das ist halt ziemlich... Aber das ist doch merkwürdig. Leute, die einen normalen Rhythmus haben und wenn bei denen in der tiefen Nacht der Wecker schrillt, hört man den doch? Nein, also ich höre ihn nicht. Du hörst ihn nicht, okay. Ja, viele glauben mir das, haben mir das auch nie geglaubt. Aber du warst im Schlaflabor und da ist es ja bewiesen worden. Richtig, genau. Ich habe halt im Schlaflabor das untersuchen lassen, weil das ist halt mein Hauptproblem. Und, also Hauptproblem, dass du konntest die Ausbildung nicht machen, weil du immer zu spät zur Arbeit gekommen bist. Richtig, und weil das halt auch komplett meine Energie aufgefressen hat. Weil ich einfach nur noch gelebt habe irgendwie, um pünktlich zur Arbeit zu kommen und ich sonst überhaupt nichts mehr hingekriegt habe. Wenn man dich vollkommen in Ruhe lässt, wie lange würdest du denn schlafen? Nehmen wir an, du gehst um 1 in der Nacht ins Bett oder um 12, sagen wir mal. Wie lange würdest du schlafen, wenn dich alle in Ruhe lassen? Bis nächsten Tag nachmittags, ja. Also von 12 bis nachmittags um 3 oder so? Ja, teilweise auch noch länger, ja. Noch länger. Und also, wie fühlst du dich dann, wenn du dann aufstehst? Also das geht stark auf die Stimmung, muss ich wirklich sagen. Also komplett gerädert zum einen. Also man könnte ja glauben, wenn man so lange dann geschlafen hat, dass du ganz entspannt und fit bist. Aber dem ist nicht überhaupt nicht, nein. Man ist komplett gerädert, also ich bin komplett gerädert. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne dann schon wieder untergeht, gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist das, geht das stark auf die Stimmung auch. Das geht dann auf die Stimmung, das ist klar, ja. Genau. Privat, sagst du, sind auch schon schlimme Dinge passiert deshalb? Ja, genau, also ich hatte eine Freundin, mit der habe ich auch zusammen gewohnt. Die hat sich natürlich mit verantwortlich gefühlt, dass ich früh genug wach werde. Und wenn ich das dann nicht geschafft habe, hat sie das dann auch persönlich genommen. Und ich konnte auch überhaupt nicht mit ihr, wenn ich sag mal frei hatte, den Tag irgendwie vernünftig. Weil du schlafen wolltest. Gehen. Aber wie ist denn das, wenn die Freundin bei dir ist und die weckt dich um 7 auf, damit du zur Arbeit gehen kannst, gelingt es einem Menschen auch nicht, dich aufzuwecken? Teilweise nicht, weil das Problem ist noch, dass ich so eine komische Zwischenphase habe, mit der ich mit den Leuten rede, aber ich bin nicht wach. Ich bin teilweise schon aufgestanden, habe die Vorhänge zugemacht und kann mich daran nicht erinnern, weil ich nicht wach war. Das ist irgendwie so eine komische Zwischenphase. Wenn man dich daran hindert, wieder ins Bett zu gehen, dann musst du doch irgendwann wach werden. Richtig, genau. Also wenn ich wirklich einmal wach bin, und mein Verstand setzt ein und der sagt, ich muss jetzt aufstehen, funktioniert das ja auch. Was überhaupt kann dich wecken? Also, wenn man mich stark durchschüttelt, sage ich mal, zum einen. Zum anderen mit Wasser geht das auch. Mit Wasser? Wenn ich etwas Wasser ins Gesicht bekomme, ja. Mhm. Weil ich brauche irgendwie den äußeren Reiz, dass ich wirklich wach bin. Mhm. Was auch teilweise klappt, ist, wenn man mich anruft auf meinem Festnetztelefon, das erzeugt in mir irgendwie so ein Alarm oder so, dass ich da rangehe. Das hörst du dann? Das höre ich erstaunlicherweise, den Wecker nicht, aber das höre ich dann. Teilweise bin ich dann im Halbschlaf und schlafe wieder. Oder ich bin wach und sage, ich muss jetzt aufstehen. Und stehst du dann auch auf? Dann stehe ich auch auf. Also ich bin wegen der Sache in ein teilstationäres betreutes Wohnen gezogen, weil das einfach nicht mehr ging, weil ich gar keinen Tagesrhythmus mehr hatte. Ach, das heißt, du hast dann auch es bis heute nicht geschafft, eine Ausbildung zu machen? Nein. Also du lebst wegen dieser Angelegenheit in einem betreuten Wohnen? Ja, auch, ja. Besonders wegen dieser Angelegenheit, ja, weil ich wusste, ich muss jetzt was machen, nachdem das zum dritten Mal gescheitert ist mit der Arbeit, und habe aber gesagt, alleine schaffe ich das nicht. Dann bin ich halt in dieses betreute Wohnen gezogen. Was bedeutet eigentlich jetzt in deinem Fall betreutes Wohnen? Wie hat man sich das vorzustellen? Naja, es ist teilstationär, das heißt wochentags von morgens bis spät Nachmittag sind wir halt Betreuer hier. Man hat tagsüber seine Termine, also zum Beispiel Morgenrunde morgens und dann Bewegungsgruppe, wo man dann halt oder Kochgruppe. Genau, um halt wieder zu erlernen, diesen Tagesablauf zu erlernen. Und hast du da ein eigenes Einzelzimmer? Ja, ich habe hier ein eigenes Zimmer, genau. Und wie gelingt es da mit dem Aufwachen? Also es hat sich bis jetzt noch nicht gebessert, deswegen ich wohne jetzt hier seit Anfang des Jahres, weswegen ich jetzt nochmal verschiedene Ärzte konsultieren werde, was man da machen kann. Weil mein Psychiater sagte zu mir, ich bin letztens nochmal zu ihm und habe eindringlich gesagt, dass ich irgendwie Hilfe brauche. Und er sagte, ja, dann kann man da nichts mehr weiter dran machen, dann müssen Sie damit leben. Da bin ich aber nicht bereit zu, weil ich will nicht mein ganzes Leben irgendwie nichts machen. Ja. Du hast gerade schon das Stichwort Schlaflabor gebraucht. Da warst du ja dann wirklich bei den absoluten Fachleuten in Sachen Schlaf. Was sagen die denn zu diesem Phänomen? Also, ich war während einer stationären Therapie in einem Uniklinikum, bin ich halt 2 Tage aufs Schlaflabor gekommen. Und die Befunde wurden dann zu meinem behandelnden Arzt geschickt in der Klinik. Und dort stand drin, sie empfehlen, ein anderes Medikament abends zu nehmen. Das hatte aber nicht funktioniert, weil das hat die ganze Sache noch schlimmer gemacht. Wie die haben, lass mich mal fragen, die in dem Schlaflabor haben gar nicht persönlich mit dir gesprochen? Nein. Sondern einfach irgendeinen Bericht an den Arzt geschickt? Ja, richtig. Auf, also das, die, ist Klinik auch ein Ding. Und das, die Klinik und das Schlaflabor waren auf einem Gelände. Mhm. Also sind auf einem Gelände. Ich bin dann halt nach 2 Tagen wieder zurück in die Klinik und die haben dann halt den Bericht dort dem Arzt zukommen lassen. Ja. Aber auch das nutzt nichts, das andere Medikament. Nee, das hat es noch schlimmer gemacht. Ich hatte jetzt nochmal in dem Schlaflabor angerufen, ob die da auch eine ambulante Therapie anbieten. Die bieten eine Gruppentherapie an, die ich mir mal dann anschauen werde, weil ich, wie gesagt, ich muss ja irgendwie... Ja, Gruppentherapie ist ja so, ein Psychoding. Ich weiß ja gar nicht, ist das was Organisches bei dir? Das ist doch noch gar nicht wirklich geklärt, oder? Ja, also im Rahmen des Klinikaufenthaltes wurde ich natürlich auch körperlich untersucht und ich bin eigentlich körperlich fit sozusagen. Also den Grund würde ich auch gerne mal wissen, weil allein vielleicht ist es eine Hormonstörung oder irgendwas, also da gibt es ja 1000 Möglichkeiten, die man wahrscheinlich erstmal abklären muss. Christian, ich glaube, das Problem ist klar. Du hast es gut erklärt. Ich habe das so in dem Ausmaß noch nie gehört. Ja. Ich frage mein Publikum in solchen Fällen immer sehr gerne, ob jemand eine Idee hat oder einen Tipp oder vielleicht einen besonders guten Fachmann kennt oder eine besonders gute Klinik kennt. Ich bitte euch, wenn ihr eine Idee habt für Christian, uns das zu mailen und wir reichen es an Christian weiter. Das kann ich dir anbieten und das könnte ich für dich tun, Christian. Das wäre super, wenn das... Weil jetzt hier auch unsere Psychologin wird wahrscheinlich jetzt in dem speziellen Fall auch überfragt sein, weil es so speziell ist. Dennoch rufe ich es auch gleich nochmal an. Aber das Wichtigste ist jetzt die Frage ans Publikum. Habt ihr eine Idee? Habt ihr einen Tipp, einen Rat? Bitte mailen an domian@wdr.de. Wir reichen es an Christian weiter. Christian, wir drücken gemeinsam die Daumen, dass es klappt. Das ist super, ich danke dir. Und du legst auf, wir rufen dich trotzdem gleich nochmal an, okay? Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 1:27 Uhr haben wir. Und hier ist Kathi. Kathi ist 29. Guten Morgen, Kathi. Hallo, Domian. Hallo, Kathi. Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich habe euch eine Mail geschickt, schon am Dienstag. Und zwar, ich habe Montagabend meine 2 Hunde rausgelassen, habe dazwischen noch den Müll rausgebracht und ich habe noch 2 kleine Babys, die ich dazwischen auch noch ins Bett gebracht habe. Und habe dann auch irgendwann die Türen zugemacht und einer der Hunde, der ist, der war halt ziemlich ruhig, die verschwand halt ziemlich schnell dann immer in ihrer Hundetasche und hat geschlafen, kam immer raus, wenn sie halt Pipi machen musste. Ja, auf jeden Fall bin ich dann ins Bett gegangen und morgens dann Dienstag aufgestanden, habe die Hunde zum Pipi machen gerufen und dann kam nur einer und der andere war nicht mehr da. War der aus der Wohnung ausgebüxt oder wie? Nee, sie ist quasi die ganze Nacht draußen gewesen. Ich habe es halt nicht gemerkt, dass sie halt nicht reingekommen ist. Wie kommt das? Habe ich gar nicht verstanden. Du hast die rausgelassen abends und warum merkst du nicht, dass die Hunde nicht wieder zurückkommen? Ja, die sind mit mir quasi zusammen rausgegangen auf die Terrasse mit zum Mülleimer, zur Müllentsorgung. Ich habe da Müll sortiert, bin dann wieder reingegangen zwischendurch. Und normalerweise laufen mir die beiden Hunde immer auf Schritt und Tritt hinterher. Das ist so üblich, dass du schon mal rausgehst auf die Terrasse und die Hunde mit hin und her laufen. Ja, das ist auch gar nicht das ist auch gar nicht üblich, dass sie halt weglaufen, weil sie sind immer bei mir gewesen. Und kurioserweise ist dir an dem Abend nicht aufgefallen, dass einer fehlt? Nee, weil jedes Mal, wenn ich dann reingegangen bin, dann ist sie eigentlich immer in ihre Tasche gesprungen und hat dann auch wieder geschlafen. Ich gehe davon aus, dass wir von ganz kleinen Hunden reden. Ich habe 2 Chihuahua-Hunde oder hatte jetzt 2 Chihuahua-Hunde. Was ist passiert? Ja, auf jeden Fall bin ich dann Dienstagmorgen aufgestanden und wollte mit den Hunden dann direkt rausgehen zum Pipi machen und dann kam nur die eine. Ja, und die ruhige kam dann halt nicht und ich habe dann geschaut, sie war nicht in ihrer Tasche, sie war nirgendwo aufzufinden. Ich habe dann meine Nachbarin gefragt, da war sie natürlich auch nicht, die kam dann direkt zu mir. Und meine große Tochter und ihre Tochter haben sich direkt auf den Weg gemacht, die draußen zu suchen. Habt ihr sie gefunden? Ja, also die haben sich auf den Weg gemacht, den Hund zu suchen. Und wurde der Hund gefunden? Ja, es war dann so gewesen, dass ich dann direkt im Tierheim angerufen habe. Die haben dann gesagt, ich soll dann bei der Feuerwehr anrufen, bei der Taxizentrale, welche zuständig sind zur Beseitigung von Tierkadavern. Moment, langsam, eins nach dem anderen. Jetzt reden wir schon über Tierkadaver. Das heißt, der Hund ist tot. Ja, im Endeffekt ist sie tot, ja. Im Endeffekt ist sie tot? Ja, aber also das... Was ist denn nun genau passiert? Ja, das war so, die Kinder haben sich auf den Weg gemacht, direkt als ich gesagt habe, der Hund ist nicht da. Die haben sie dann direkt im Park gesucht. Und ich habe mich dann ans Telefon begeben und habe dann erstmal das Tierheim angerufen. Ja, mach's nicht so kompliziert. Was ist mit dem Hund geschehen? Sie ist überfahren worden. So. Sie ist überfahren worden. Ja, und ich mache mir jetzt halt unheimliche Vorwürfe. Und die Kinder haben sie gefunden? Nee, die Kinder haben sie nicht gefunden. Die haben ja nur im Park geschaut. Ich habe ja bei der Feuerwehr angerufen, bei der Taxizentrale, und die sagten mir, ja, da ist ein Hund tot an der Straßenseite und ich soll sofort dahin fahren, weil die wird gleich abgeholt. Mhm. Und ja, ich wollte mich halt vergewissern, dass das halt meine Hündin ist. Ich bin dahin gefahren, ich habe sie nicht gefunden. Es war ein Abstand von 15 Minuten. Die Feuerwehr war halt, oder die Taxizentrale war schneller gewesen. Dann hatte ich mit dem Taxifahrer gesprochen gehabt, der die Hündin halt abgeholt hat. Der hat sie mir auch beschrieben. Ich hatte dann noch so eine 10%ige Hoffnung. Aber du hast sie dann hinterher identifiziert und es war dein Hund. Ich habe sie gar nicht gesehen. Du hast sie gar nicht gesehen, aber du bist sicher, dass es dein Hund ist? Es war so gewesen, dass ich halt einen Facebook-Aufruf noch gefunden habe, dass halt eine Hundeleiche zur Seite geschafft worden ist von der Straße, und ich habe mit der Frau Kontakt aufgenommen und sie hat sie mir genau beschrieben, und somit waren dann meine Hoffnungen dann bei null. Ich höre gerade, wir haben ein Bild von deinem Hund. Das können wir dann ja vielleicht mal eben einblenden. Ein Bild aus guten Zeiten. Ah ja, sehr putzig. Kathi, aber wieso hast du denn dir den Hund nicht angeguckt, den die Taxifirma da weggefahren hat? Ich hatte keine Möglichkeit mehr, weil die Taxizentrale hat sie direkt zu der Entsorgungsstätte gefahren. Ach so. Und diese Frau von dem Facebook, was du gerade erzählt hast, konnte man da nicht hinfahren und gucken? Oder habe ich jetzt gar nicht verstanden mit der Frau, richtig? Sie war auf dem Weg zur Arbeit gewesen und hat den Hund quasi von der Hauptstraße an die Seite gelegt und hat beschrieben, wie sie halt ausgesehen hat oder wie sie halt aussieht. Und aber die hat ja auch kein Foto gemacht. Nein, sie hat natürlich kein Foto gemacht. Sie hat halt beschrieben, was halt passiert ist oder wie sie aussah. Sie hatte keinen Kopf mehr. Jetzt machst du dir Vorwürfe, dass du nicht richtig geguckt hast am Abend, aufgepasst hast. Ich mache mir unheimlich dolle Vorwürfe, weil im Endeffekt bin ich schuld, dass mein Hund totgefahren worden ist. Mhm. Wie alt war der Hund? 12, und ich habe sie halt, ja, seit sie halt 8 Wochen alt ist. Mhm. Oder war. Und ja, ich muss dazu sagen, ich habe 2 kleine Babys, die ich dann auch in der Zeit halt ins Bett gebracht habe, und da kam dann eins am anderen. Und Ja, also. Es ist halt schwer, mit dieser Schuld umzugehen. Mhm. Ich bin froh, dass ich sie im Endeffekt nicht gesehen habe an der Straßenseite. Das Bild muss schrecklich ausgesehen haben. Mhm. Aber ja, es ist ziemlich schwer für mich. Das tut mir sehr leid. Es ist wirklich ein Versäumnis, dass du nicht abends richtig geguckt hast, klar. Aber nun ist es passiert. Und jetzt kann man nur hoffen, dass dem kleinen Tier nicht viel Leid in dem Sinne von Schmerzen widerfahren ist, sondern dass das hier. Ja, ich denke halt die ganze Zeit darüber nach, was hat sie die ganze Nacht gemacht. Mhm. Klar, sie hat erstmal vor der Haustüre gewartet, und es war jetzt nicht gerade um die Ecke gewesen, wo sie halt überfahren worden ist. Das war halt schon ein ganzes Stück weiter. Das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Weil sie halt auch gar nicht so schnell zu Fuß war. Jetzt ist der Kadaver, das ist ein schlimmes Wort eigentlich, ist irgendwo entsorgt worden. Ja. Das heißt, du hast auch gar keinen Ort, wo du vielleicht am Tierfriedhof oder so, wo du hingehen könntest. Das geht nicht. Nee, sie ist weg. Mhm. Ja. Katja, es tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, und ich würde mir an deiner Stelle, wenn ich würde, auch so empfinden wie du. Jetzt kann man nichts mehr verändern. Nee, aber es ist halt schwer mit den Vorwürfen dann umzugehen oder zu bearbeiten. Jetzt kannst du nur daraus lernen, dass du dich um den anderen Hund besonders gut kümmerst und dass so etwas sich nicht wiederholt. Eine Freundin hatte mir einen netten Spruch gesagt, die sagte, der Tod wird schon in die Wiege gelegt. Mhm. Und wenn sie so nicht gestorben wäre, dann wäre sie anderweitig gestorben. Mhm. Das hat mir so ein bisschen geholfen. Mhm. Sie war 12 Jahre alt, sagst du? Ja. Wie alt werden diese kleinen Hunde so in der Regel? Ja, die können schon 16, 18 Jahre alt werden. Mhm. Mhm. Ich finde es auch sehr traurig, Kathi. Kümmere dich jetzt um deinen anderen kleinen Hund. Wie alt ist der? 8, 12, ja, 8. Das sowieso. Mhm. Und versuche jetzt auf jeden Fall darauf zu achten, dass dann nicht nochmal sowas passiert. Ja, das mache ich. Mhm. Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Ja, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, Kathi. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir. Ich möchte euch gerne unser Thema für nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Fetisch. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonderen Fetisch haben. Also die üblichen sind ja bekannt. Lack, Leder, Füße, Strumpf, Hosen, Windeln. Und es gibt ganz viele Dinge, auf die man vielleicht so gar nicht im ersten Moment kommt. Naja, und darüber hinaus möchte ich auch gerne mit euch über eure ausgefallenen oder vielleicht gar verbotenen sexuellen Vorlieben, die dann auch zu einem Fetisch werden können, sprechen. Also, wenn ihr auch gerne mit mir über das Thema Fetisch sprechen wollt, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet uns am besten domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Ich bin sehr gespannt. Thema nächste Woche Fetisch, Thema heute frei und offen. Und hier ist Andrea und Katja. Andrea und Katja, 32. Domian? Mit wem spreche ich zuerst? Mit Andrea. Mit Andrea. Kann ich auch gleichzeitig mit Katja sprechen? Ja, geht auch. Okay, dann versteht mich die Katja jetzt auch. Mhm. Hallo Katja. Hi. Hallo Domian. Sehr gut. Beide 32 Jahre alt? Genau. Weswegen ruft ihr an? Also es geht darum, ich war mit einem Mann zusammen. Wer? Andrea? Genau, ja. Andrea, okay. Mhm. Und zwar waren wir des Längeren zusammen und er hatte mich nach 2 Jahren gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Daraufhin habe ich ja gesagt. Ja. Und zu einer Heirat kam es jetzt nicht, weil ich herausgefunden habe, dass er eine Affäre mit Katja hat. Und das Ganze ist halt so entstanden, dass ich das herausgefunden habe, dass Katja zu mir kam, beziehungsweise mich angerufen hat. Also Katja, ihr beide habt euch vorher nicht gekannt? Doch, wir kennen uns schon seit 11 Jahren. Ach so, ihr kennt euch seit 11 Jahren, okay. Wir sind eigentlich die Schwestern, deswegen war es ein bisschen verzwickt alles. Was, ihr sagt? Ihr seid nicht Schwestern, nein, ihr seid wie Schwestern. Ja, kann man sagen, genau. Ja, okay, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, weil ihr frei sprecht, deswegen frage ich einige Male nach. Ich werde das ausmachen. Ja, mach's vielleicht mal aus, dann können wir besser, versteht man das besser. Ja, Moment. So, ich rede weiter mit Andrea. Genau. Gut. Mhm. Und zwar hat sie mir dann gesagt, dass sie mir was sagen muss und dann war ich bei ihr. Und dann erzählte sie mir, dass sie seit 3 Monaten eine Affäre mit meinem Mann hat. Also mit meinem zukünftigen Mann. Mit deinem zukünftigen Mann. Genau. Und ich wusste dann in dem Moment überhaupt nicht, was ich machen soll. Also ich war erstmal total geschockt. Mhm. Bin sauer rausgerannt. Klar, das ist ja auch ein ungeheurer Vertrauensmissbrauch seitens des Freundes. Und ist für mich ein absolutes No-Go. Also genau, und seitens von der besten Freundin oder guten Freundin. Genau, waren wir davor auch schon übrigens. Ja. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren. Er war noch arbeiten gewesen und dann kam er halt abends zurück. Und ich bin abgehauen dann. Zu meiner Mutter erst gezogen und dann rief er mich an, wo ich denn stecken würde, was denn los wäre, warum ich meine Sachen mitgenommen habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir uns, dass ich gerne morgen mit ihm reden möchte. Und ja, dann haben wir uns auch getroffen am nächsten Tag. Mhm. Ich habe ihm das Ganze dann erzählt, was Katja mir erzählt hat und so weiter und so fort. Und ja, er hat sozusagen gestanden und ich habe ihn dann verlassen. Und ja, dann irgendwann habe ich Katja angerufen, weil sie einfach für mich die einzige Person ist, die mich wirklich kennt und die ich eigentlich auch wirklich kenne, und habe sie gefragt, ob wir nochmal reden können. Mhm. Katja war irgendwie geschockt, dass ich das nochmal mit ihr versuchen möchte. Warst du nicht extrem zornig auf Katja auch? Ja, war ich, aber man muss auch dazu sagen, Marcel, also der Mann, der ist nicht das erste Mal sozusagen fremdgegangen, sondern hat mich schon mal betrogen, zwar nur mit Küssen und so weiter, aber... Okay, aber Katja hat ja mitgemacht. Ja, sie hat mitgemacht, aber irgendwie konnte ich ihr das verzeihen. Ich weiß nicht warum, ihn hasse ich abgöttisch immer noch, aber sie ist irgendwie, finde ich, wie eine Schwester, wie gesagt. Und ja, okay, dann hast du sie angerufen, habt ihr wieder geredet miteinander? Genau, dann habe ich ihr das erzählt, dass es mir natürlich wehgetan hat und dass es mir nicht schwerfällt, ihr zu vertrauen und mit Männern und so weiter und so fort. Und eigentlich ist sie auch nicht so. Sie hatte auch keinen Mann zu dem Zeitpunkt, sondern hatte eigentlich die Schnauze voll von Männern. Deswegen, ja, und ich fand es sehr gut, dass sie mir das auch erzählt hat und so. Und dann haben wir uns getroffen. Ja. Ja? Ja, erzähl mal weiter. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihr das alles erzählt, dass ich ihn verlassen habe und so. Und dann meinte sie, dass es ihr extrem leid tut und dass sie auch nicht weiß, was mit ihr los war. Und wie lange liegt diese Geschichte eigentlich jetzt zurück? Das ist jetzt fast dreieinhalb Jahre. Ach so, so lange schon. Mhm. Weswegen ruft ihr dann heute wegen dieser Geschichte an? Genau, und zwar geht es darum, wir haben uns dann zusammengetan und haben uns überlegt, weil wir wurden schon öfters von Männern ein bisschen verarscht, dass wir den Männern das auch mal heimzahlen wollen. Mhm. Und da haben wir sozusagen so eine Treue-Testerin-Crew sozusagen gegründet und haben dann... Eine was habt ihr gegründet? Eine Treue-Testerin, also wir waren sozusagen Treue-Testerin. Treue-Testerin, okay. Genau. Und dann haben wir halt... wir haben halt ein bisschen beworben erst am Anfang und dann haben wir halt gemerkt, okay, die Leute haben Interesse daran. Und dann haben wir das halt so gemacht, wir haben uns mit den Frauen in Verbindung gesetzt, die glauben, dass ihre Männer halt untreu sind. Ah, und haben dann mit den Männern so ein bisschen umgeflirtet und so. Und dann haben wir halt gesehen, dass es tatsächlich wirklich fast alle waren, die wirklich mehr als nur ein bisschen flirten wollten. Andrea, reich mir mal die Katja, dann kann die Katja auch noch ein bisschen weiter erzählen. Mhm, mach ich. Mhm. Hallo Domian. Hallo Katja, also so fing's mit euch beiden an, mit der Idee. Genau. Aber nochmal eine Frage zu der Grundkonstellation damals. Wieso hattest du dich denn auf den Freund von Andrea überhaupt eingelassen? Ja, also erst waren wir manchmal auch zu dritt unterwegs und er war halt auch immer super nett und so und ich war halt auf einer ziemlich schlimmen Beziehung halt raus und er hat mir halt dann immer Aufmerksamkeiten gegeben, mit teuren Geschenke gemacht und so weiter, auch hinter Andreas Rücken und ich habe das halt erstmal so gar nicht so wirklich wahrgenommen, ich fand es einfach nur nett. Ja, und dann irgendwann haben wir uns dann halt auch mal alleine getroffen, weil Andrea dann auch mal nicht konnte und so und das hat sich dann halt so entwickelt. Aber da müssen doch alle Warnglocken klingeln, wenn der Freund der Freundin oder der besten Freundin sogar irgendwie anfängt, dich einen anzubaggern. Warum hast du denn nicht da sofort auf Stopp geschaltet innerlich? Ja, du hast das nicht so offensiv gemacht. Also er war nicht so... Ja, offensiv vielleicht nicht, aber irgendwann ist ja der Punkt, wo es doch klar ist. Ja, da war es aber schon zu spät. Also ich hatte mich dann halt auch irgendwann in den verliebt, ne? Aber immerhin hast du dann den ersten Schritt gemacht, du hast den Schritt gemacht und hast es dann gebeichtet bei Andrea. Genau. Ja. So, das ist die Grundgeschichte gewesen. Und jetzt bietet ihr anderen Frauen an, quasi die Treue des Ehemannes zu testen oder des Freundes zu testen. Mhm. Wie funktioniert das? Wo sprechen die Leute euch an, die Frauen? Also zuerst lief es so ein bisschen über Freundinnen. Da haben wir halt gesagt, ja, wir haben denen halt die Geschichte so ein bisschen erzählt. Mhm. Dann hatten auch viele halt das Gefühl, dass ihre Freunde halt auch untreu sein könnten. Mhm. Also es war erstmal so im Bekanntenkreis. Genau. Und heute, wie sprechen euch auch fremde Frauen an? Also das geht halt, im Prinzip ging es dann über die Freundinnen weiter, die haben es dann halt weitergegeben per Mundpropaganda an ihre Freundinnen. Ja. Und mittlerweile ist der Kreis so groß, dass uns auch wirklich Wildfremde ansprechen, die wir dann über 10 Ecken, sag ich mal, kennen. Nehmt ihr Geld dafür? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie oft trefft ihr euch dann mit einem Mann zum Beispiel? Also es bleibt meistens bei einem Date. Und dann schauen wir halt, wie weit sie beim ersten Date gehen. Okay, wie weit gehen die Männer denn? Also viele würden mit uns auch ins Bett gehen. Gut, das sagst du jetzt so, aber ihr geht ja mit denen nicht ins Bett, oder? Nein, aber viele reservieren dann auch Hotelzimmer und die laden uns dann auch ganz offensichtlich darauf ein. Beim ersten Date schon? Ja. Aber das steht natürlich dann hinterher Aussage gegen Aussage. Es ist bei uns so, wir gehen immer zu zweit zu den Dates. Mhm. Eine von uns beobachtet das ganz genau. Mhm. Und die andere testet so gesehen. Und das wird dann, wenn wir halt merken, dass es ernst wird, schalten wir noch die Freundin oder die Frau ein, dass sich halt in der Lokalität mit uns trifft. Okay, aber man kann ja hinterher nicht nachweisen, was der Mann zu dir gesagt hat. Ja, das ist halt immer schwierig. Aber wie gesagt, wenn es halt wirklich brenzlig wird und wir halt merken, der Mann springt total drauf an, dann rufen wir die Freundin oder die Frau an. Die kommen dann halt so schnell wie möglich vorbei. Also wir vereinbaren ja die Treffen so, dass sie auch Zeit haben. Kann ich mir auch vorstellen, dass da schon wilde Szenen gegeben hat, wahrscheinlich in Kneipen oder in Cafés. Ja. Eifersuchtsdramen. Wie kannst du? Wie bitte? Ich sag, wie kannst du, sagen die Frauen dann. Was fällt dir ein? Ja, also ein paar sind sogar schon handgreiflich gegenüber ihren Männern geworden. Glaube ich. Wir versuchen es halt immer, nicht jetzt unbedingt zu schlichten, aber wir versuchen halt die Frauen dann relativ schnell wegzubekommen von dem Ort und denen halt auch zu zeigen, dass es halt auch so geht, wie wir es machen. Verstehe. Katja, gibst du mir netterweise Andrea nochmal? Ja, natürlich. Dankeschön. Ja? Andrea, das ist ja schräg, was ihr da macht. Wie viele Männer habt ihr schon getestet? Es waren um die 50. Wir sind um die 50 schon? Genau, wir sind aber noch nicht so lange dabei, muss man dazu sagen. Und von den 50, wie viele waren da treu? Ja, eigentlich keiner, weil die sich ja mit euch allein schon getroffen haben, ne? Ja. Aber also, trotzdem, von den 50, was würdest du da sagen, wie viele waren da wirklich doch okay? Also ich würde eher sagen, wie viele nicht okay waren. Also man kann echt sagen, dass es, 10% waren okay. Und die anderen wollten dann wirklich, also die haben natürlich auch dann so gesagt, so, Süße, ich habe hier noch ein Zimmer frei und so und lass mal rüber und sowas. Ne? Was kostet denn so ein Einsatz von euch? Also es kann bis zu 90, also es geht von 90 Euro auf los und wenn die Frau sagt, ich möchte aber, dass ihr euch öfters mit dem trifft oder noch dazu noch Kontakt mit Handy und so weiter und so fort, dann kann es auch schon mal so bis zu 150, 160 werden. Und definitiv ist es so, wie Katja gerade gesagt hat, ihr macht sexuell erotisch nichts. Nee, außer einmal ist da halt was passiert und zwar sollte ich jemanden testen? Und diesen Mann, der hat halt so extrem rumgebaggert und rumgemacht, dass er da wirklich schon mit den Händen quasi in meiner Hose war. Und da konnte ich es auch nicht mehr verhindern, richtig. Aber dann hat die Frau halt wirklich gesehen, was das für einer ist. Ne? Die hat das denn gesehen? Die war in dem Raum oder wie? Das war auch im Hotelzimmer, wo das passiert ist. Die war halt, die Katja hat die... da wart ihr schon in einem Hotelzimmer? Genau. Ach so. Und wir haben uns da getroffen. Ah ja, okay. Ja, und dann, das ging alles über WhatsApp-Chat und so weiter und so fort. Wir haben uns dann bei LaVue, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, haben wir uns kennengelernt, sollte ich den testen. Ich habe ihn angeschrieben und darauf wollte er auch sofort treffen, weil ich ein bisschen, ich sag mal, nützliche Bilder drin hatte. Und da ist er dann sofort drauf aufgesprungen. Und der hatte auch halt im Profil stehen, dass das Single ist und so weiter. Und dass er Dates und sowas sucht. Und da war es eigentlich nur klar, dass er wollte. Aber wenn man so das Ganze so von außen betrachtet, kann man erstmal ein bisschen schmunzeln und denken, naja, okay, aber es ist ja irgendwie auch so ein bisschen schäbig den Männern gegenüber. Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, weil man hat nicht das Recht, jemanden zu betrügen, finde ich, schon gar nicht, wenn man in einer Beziehung ist. Sehe ich und genauso. Interessant wäre es natürlich mal umgekehrt zu erforschen, wie die Frauen reagieren würden. Also wenn das umgekehrt mit Frauen gemacht würde. Ist also eine kleine Marktlücke für Kerle, das vielleicht euch nachzumachen und treue Tester zu werden. Genau, Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob die Frauen nicht genauso so drauf sind wie die Männer. Vielleicht ein bisschen anders, aber nuancierter. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr uns ein bisschen erzählt habt von der Kuriosität, die ihr da betreibt. Und, danke, dass wir das wissen durften. Bitte? Mal endlich mit dir sprechen durften. Ja. Andrea und Katja, ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank für euren Anruf. Tschüss. Ja. Und Domian? Ja? Kannst du uns vielleicht noch 2 Autogrammkarten schicken? Gehen wir das? Mache ich sehr gerne, aber dafür rufen wir euch gleich nochmal an wegen eurer Anschrift. Und Domian? Na? Deine Sendung ist super und ich finde das richtig schade, dass du leider jetzt bald absetzt, aber ich gönne dir das einfach, weil du hast so viele Sachen in deinem Leben schon gehört und ich finde es einfach super, was du machst. Du bist einfach ein toller Mann. Dankeschön, sehr nett. Sehr, sehr nett. Tschüss. Ciao. Ciao. 1:50 Uhr. Klaus ist hier, 54. Guten Morgen, Klaus. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Und was geht's bei dir? Ja, also ich leide schon eigentlich seit Jahren unter Depression. Es gab eine gute Zeit auch, muss ich auch sagen. Aber seit ein paar Jahren stehe ich ziemlich unter Stress. Bevor meine Mutter ins Heim gekommen ist, hat mein Bruder das Elternhaus verkauft. Mhm. Da kam kein Anruf, Haushalt muss aufgelöst werden. Und willst du noch was haben? Hast du noch persönliche Sachen da? Gar nichts. Von Nachbarn habe ich erfahren, das ist alles im Container gelandet. Mhm. Und 2012 ist meine Mutter verstorben im Heim. Mhm. Ja, das Verhältnis war nie gut gewesen. Also so Geborgenheit und so in der Familie habe ich nie erfahren dürfen. Du hast gerade gesagt am Anfang, dass du unter Depressionen leidest. Die Depression ging jetzt so weit. Todessehnsucht habe ich einerseits, dass ich eigentlich auch gar nicht mehr will. Aber wenn dann irgendwann kippt das Bild, wenn diese Todessehnsucht so stark wird, dass ich Todespanik bekomme. Ich habe dann das Gefühl, ich liege im Sarg und 1 Meter Erde über mir. Das ist ein sehr schlimmes eine sehr schlimme Vorstellung. Also das wünsche ich nicht mal meinen ärgsten Feind. Also es kippt immer so hin und her zwischen der Sehnsucht, tot zu sein, und dann dieser Panik, in einer solchen bedrückenden Situation zu landen. Ja. Ja. Was überwiegt denn, kann man das sagen, die Panik oder die Sehnsucht? Also zuerst ist das die Sehnsucht, bis es zur Panik kommt, so würde ich das sagen. Und auf einmal kippt dann das ganze Bild. Wenn das dann gekippt ist und du hast diese Panik, wie lange hält denn diese Panik an? Ja, also ich habe es letzte Woche, ich habe schon ein paar Mal gehabt und das war aber phasenweise. Am nächsten Tag ging es wieder besser durch Medikamente. Jetzt habe ich das aber letzte Woche gehabt und jetzt die letzten Tage sogar teilweise. Also über Tage hast du das dann? Ja, ich nehme zwar auch Medikamente, aber ich habe mich Angst, ins Bett zu legen, das Licht auszumachen, weil ich weiß nicht, wann das wieder hochkommt. Also ich meine, ich habe auch Techniken entwickelt, was ich machen kann, dass ich meinetwegen mitten in der Nacht rausgehe, Spaziergang mache, dass ich Luft bekomme oder mich am Computer setze, mich einfach ablenke. Vielleicht erklärst du mir nochmal genau, wenn diese Panik kommt, was genau dann in dir passiert. Du hast das Bild gerade beschrieben, dass du dir vorstellst, du liegst im Sarg und über dir sind 2 Meter Erde. Aber das wird ja nicht alles sein. Da sind ja noch, passiert ja noch viel mehr in dir. Versuch es mir mal zu beschreiben. Es ist eigentlich auch die Einsamkeit. Ich habe keinen mehr. Mein Bruder ist jetzt verstorben, auch jetzt im April. Gott sei Dank, muss ich sagen, das Familienverhältnis war nie gut gewesen, aber da kam jetzt auch noch Verletzungen nachträglich. Wegen meinem Bruder, der Testament gemacht, wo er mich... Du vergisst meine Frage nicht, ne? Was da genau in dir vorgeht? Dass ich alleine bin eigentlich, einsam bin, ich keinen hab, keiner da ist. Okay, ich verstehe, du kannst das aber nicht... Aber ich merke, da ist noch irgendwie ein bisschen mehr. Ich kann es aber irgendwie nicht so wirklich greifen. Okay, das will ich dich da auch nicht weiter quälen, das beschreiben zu wollen. Ich ahne schon, dass das sehr schlimm ist und grauenhaft ist und dich extrem bedrückt. Ja, im wahrsten Sinne. Also das... Ich habe Medikamente, die mal um die Spitzen sozusagen runterzufahren. Mhm. Und das bringt auch was, aber ich merke, auch wenn ich jetzt in den letzten Tagen die Medikamente genommen habe, es schlummert einfach noch was. Ne? Das heißt, im Prinzip ist alles sehr düster bei dir. Entweder ist es die Sehnsucht nach dem Tod, das ist düster, oder die Panik vor dem Tod, das ist genauso düster. Mhm, gibt es denn mal so ein paar Momente, wo du mal durchatmen kannst, wo dir vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit Freude bereitet, was du schön findest? Wenn ich gute Ablenkung bekomme, wenn ich am Tag draußen bin, unterwegs bin, Termine erledige, da komme ich schön auf andere Gedanken. Mhm. Aber wenn du dann alleine bist? Wenn ich wieder zurück bin. Ist die Einsamkeit das Hauptproblem? Na, ich würde nicht sagen, irgendwo ja. Also ich habe nie Geborgenheit erfahren. Ich habe nur, die Familie, das war irgendwie alles Chaos gewesen. Ja. Und du hast nie eine Beziehung gehabt? Ich habe, eine Beziehung, ich weiß nicht, ob man das Beziehung nennen kann. Zum Teil waren es Wochenendbeziehungen gewesen. Also du warst keine längere Zeit mal mit einem Menschen richtig eng zusammen? Nein. Hast du dich mal verliebt in einen Menschen, ganz groß? Ich war oft verliebt gewesen. In der Schulzeit war ich oft verliebt. Ja, und das ist lange her, auch später nochmal. Ah ja, aber da in der Schulzeit, da kamen dann Briefe zurück, ja, geh zu der und der, die sucht einen Freund. Ne? Also, hast du denn das Gefühl gehabt, dass du auch mal in deinem Leben zurückgeliebt wurdest? Nee. Nein? Nee. Mhm. Was hast du beruflich? Ich vermute mal, ich bin ja 54 und seit 2000 bin ich EU-berentet. Ich habe mir schon gedacht, dass du jetzt nicht mehr arbeiten kannst, aber schon so lange. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Drucker. Mhm. War ich von Beruf? Eigentlich, ich habe eigentlich einen Beruf gelernt, mit dem ich heute sowieso nichts mehr anfangen kann. Das war hauptsächlich Buchdrucker. Damit kann ich nur noch ins Museum im Grunde gehen. Ja. Ansonsten passiert da sowieso nichts mehr. Ganz zum Schluss war ich bei der Bundeswehr gewesen, im Zivilbereich. Mhm. Muss sagen, Gott sei Dank. Und da hatte ich schon irgendwie zumindest berufliche Sicherheit etwas gehabt. Ein öffentlicher Dienst. Klaus, gab es in deinem Leben oder vielleicht sogar jetzt so etwas wie Freundschaft? Gibt es einen Mensch? Was gab es? Hattest du mal einen Freund? Hast du Freundschaft erlebt? Freundschaft. Ich meine, ich habe viele Leute erlebt, die mir sehr geholfen haben oder auch mir helfen. Mhm. Aber ich kann es nicht als Freundschaft empfinden. Ich empfinde es irgendwie nicht. Was wäre denn so menschlich? Nicht so als Freundschaft. Ja, also ich weiß es nicht. Ich kann es irgendwie nicht greifen. Ne? Mhm. Klammern wir mal die Todesgeschichten mal zur Seite. Klammern wir die mal aus. Welche Sehnsucht hättest du oder hast du, was Menschen betrifft? Was für ein Wunsch? Ach, jetzt ist er weggebrochen. Das ist aber sehr schade. Wir werden ihn auf jeden Fall gleich nochmal anrufen, den Klaus, und uns um ihn kümmern. Da könnt ihr sicher sein. Ihr hört die Musik, ihr Lieben. Das heißt, die Sendung heute ist gleich rum und diese Woche ist auch rum. Schön, dass ihr dabei wart. In der Technik heute Tim Dohnke. Und ich weise euch nochmal hin auf unser Thema nächste Woche. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Fetisch. Da bin ich sehr gespannt, was da so kommt. Ich möchte nämlich gerne mit euch sprechen, die ihr einen ganz besonderen Fetisch habt. Vielleicht auch einen eher bekannten Fetisch. Und wenn ihr darüber erzählen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Also die eher bekannten Fetische sind ja Lack, Leder, Strümpfe, Füße und was man also kennt. Aber vielleicht habt ihr auch ganz geheime sexuelle Vorlieben oder eben dann auch ganz geheime sexuelle Fetische. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt nächste Woche darüber, dann mailt unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder dann natürlich auch während der Sendung an. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Da sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und jetzt, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.